Der Apostel dieses Gedankens war Voltaire. Er arbeitete dabei schon bewusst für die Ausrichtung des Tempels Salomos, obschon er das damals noch stark vertarnte jüdische Volk sehr scharf ablehnte. Nach Van Dalens Kalender 1928 war er im Jahwe-Jahre 1748 Freimaurer geworden. Die Quersumme von 1748 ist 1 plus 7 plus 4 plus 8, 20, also 2 mal 10. Mit seinem zersetzenden Geiste griff er rücksichtslos die alten Autoritäten, namentlich das Königtum, an und gab dem französischen Esprit seinen typischen Charakter. Als Patriarch der Gesellschaft der Philosophen war sein Einfluss ein tiefer und reichte weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Alle revolutionären Elemente in Frankreich sammelten sich um Voltaire in der genannten Gesellschaft, und schon 1770 erhob der Generaladvokat von Paris seine warnende Stimme, Zitat: »Es hat sich in unserer Mitte unter uns eine gottlose und verwegene Sekte erhoben. Sie hat ihre falsche Weisheit mit dem Namen der Philosophie geziert. Sie haben die Fahne der Empörung aufgesteckt. Die Regierung soll zittern, dass sie in ihrem Schlosse eine Sekte der Ungläubigen duldet, die nichts anderes zu suchen scheint, als die Völker aufzuwiegeln unter dem Vorwande, sie aufzuklären.« Zitat Ende. Hinter dieser Sekte der Ungläubigen stand der unsichtbare Vater, der Jude Wessely. Die führende Betätigung der Juden in der Revolutionierung und bei der Revolution war auch von den Brüdern Freimaurern selbst zugegeben. In Deutschland fand die Aufklärungsarbeit Voltaires warmen Widerhall. Wie die damalige Arbeit Voltaires auch heute noch eingeschätzt wird, geht daraus hervor, dass in dem gleichen Van Dalens Kalender Voltaires Name als einer der verdienstvollsten Brüder in Fettdruck als einziger zweimal, einmal gemeinsam mit wenigen anderen Freimaurergrößen, hervorgehoben ist, darunter der Illuminat und Bruder Freimaurer Karl August, Großherzog von Weimar. Ob es nun die Brüder in Deutschland heute wahrhaben wollen oder es mit dreister Stirne ableugnen, die Verbindung zwischen der Freimaurerei in Deutschland und Frankreich war eben damals auch äußerlich eine ungemein enge. Sie verfolgte in beiden Ländern die gleichen revolutionären Ziele. Die Verbindung wurde auch immer enger und fester, je näher der Zeitpunkt für den Ausbruch der Revolution heranrückte. Voltaire stand nicht nur Friedrich dem Großen, der leider den französischen Esprit höher schätzte als deutsche völkische Geistestätigkeit, sondern auch mit vielen Fürsten Europas in Briefwechsel. Er rühmte sich deren Wohlgeneigtheit. Diese Wohlgeneigtheit hatten später die Fürsten und ihre Völker schwer zu büßen. Und nirgends schwerer als in Preußen, dessen deutsche Aufgabe derselbe König Friedrich und vor ihm sein klarblickender Vater begründet hatten, als die Preußen durch sein Heer nach dem Jammer des Dreißigjährigen Krieges zur führenden Macht in Deutschland machten und durch preußische Siege deutsches Volksgefühl erweckten. Dass der große König durch seine vorübergehende Wohlgeneigtheit zur Freimaurerei und zu Voltaire den Grund zum Untergang seines Werkes und seines Hauses legte, ist die große Tragik an seiner Gestalt. Die Brüder in Frankreich, in Deutschland und in anderen Staaten vereinigten sich vor dem Ausbruch der blutigen Revolution des Jahres 1789 häufiger in Konventen, auch unter dem Vorsitz deutscher Fürsten in eigener Eigenschaft als Brüder, so 1778 in Lyon, 1782 in Wilhelmsbad, 1785 und 1787 in Paris, dazwischen 1786 in Frankfurt am Main. Viele möglichen und unmöglichen freimaurerischen Dinge, die die ganze freimaurerische Vollkommenheit erschreckend zeigen, wurden da behandelt. Hier ist es nur von Bedeutung, dass diese Kongresse zugleich revolutionären Verschwörungen galten. Der Konvent von Lyon erfreut sich besonders der freimaurerischen Beachtung. Er ist der einzige Konvent, den Van Dalens Kalender im Fettdruck hervorhebt, vielleicht deshalb, weil auf ihm als Ausdruck der fortgeschrittenen Verschwörerarbeit die Loge der Ritter der Wohltätigkeit gegründet wurde, deren Mitglieder zusammen mit denen der Loge Les Amis Réunis, unter anderem die in Paris in der Vorbereitung der Revolution und ihren Beginn die führende Rolle spielten. Als Jakobiner Wohltaten zu ihren Jahves den Massenmord am blonden Adel vollzogen und überall den Bolschewismus propagierten. Der Kongress zu Wilhelmsbad hat dadurch eine besondere Bedeutung, dass auf ihm der Illuminatenorden als freimaurerische Großmacht anerkannt wurde. Dieser Orden, sehr bald nach Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 durch Papst Clemens XIV., durch den Juden Weishaupt für den unsichtbaren Vater, den jüdischen Propheten und geheimen Oberen Moses Mendelssohn gegründet und später durch den Juden und Freimaurer Bode geführt, gewann zufolge seiner jüdischen und der fürstlichen Protektoren schnell beherrschenden Einfluss in den Hochgraden der damaligen Freimaurerei. War er doch bei der Verwirrung, die in den freimaurerischen System jener Zeit eingerissen war, zu einem Hauptmachtmittel für die Herbeiführung der Judenziele ausersehen, die dieser Ostjude und Talmudschüler Moses Mendelssohn von der Judenzentrale Berlin aus in Verbindung mit seinen Mitverschworenen an allen Orten betreiben sollte. Zwar erklärte der Orden echt freimaurerisch, dass er keine für den Staat nachteilige Gesinnung und Handlung zum Zwecke habe. Selbstverständlich, denn das bezog sich auf den jüdischen. Doch war sein ausgesprochenes Ziel eben die Revolution. Der Beistand der notleidenden Tugend gegen jede Bedrängnis, wie es in seinem Schriftwerk zur Verschleierung jüdischer und selbstsüchtiger Absichten heißt. Er rühmte sich, kein Gesetz der Welt hat Meineid und Treulosigkeit mit solchen Infamien belegt als die Gesetze des Ordens, und hielt dadurch seine Mitglieder in noch stärkerer knechtischer Furcht und Hörigkeit vom Juden als alle anderen Systeme. Im Übrigen brauchen wir die Satzungen des Ordens nur durchzusehen, um ihre gedanklichen Zusammenhänge mit der Freimaurerei, dem Sozialismus und Bolschewismus und mit den Lehren Walter Rathenaus und Ascher Ginzberg zu begreifen. Er hatte das gleiche Ziel, das Jahwe-Reich entfolgter, enteigneter Völker zu schaffen, wie es heute verwirklicht werden soll. Der Jude Weishaupt nannte sich selbst Spartakus.